letzte Träne, die ich hab. Wer ist sie noch wert, denn der Platz in meiner Brust ist leer. Die letzte Träne, die du hast. Ich bin sie nicht wert, denn der Platz in meiner Brust ist leer. Mann, niemand hat gesagt, dass die Straße nicht kalt ist. Aber wenn dein Bruder wieder fünf Jahre reingeht, auch wenn ich nichts fühl, fühl ich das Heimweh. Mama hatte Tränen in den Augen, aber weint nicht. Dem Elend ist egal, ob die Alben auf eins gehen, weil meine Tage wieder zu schnell vorbeigehen. Und Gott mag dir die Sünden vergeben, mein Freund. Aber glaub mir, der Teufel verzeiht nicht. Auch wenn man denkt, man hat alles gesehen, das kaputte Leben ist gerade okay. Kommt von der Seite der dreckige Bastard, das Schicksal nimmt dir die Liebsten und geht. Blut und Regen vermischt mit gebrochenen Egos, fließen zusammen den Bordstein entlang. Doch auch in den dunkelsten Ecken des Elends blühen die Rosen bei Sonnenuntergang. Die letzte Träne, die ich hab. Wer ist sie noch wert? Denn der Platz in meiner Brust ist leer. Die letzte Träne, die du hast. Ich bin sie nicht wert. Denn der Platz in meiner Brust ist leer. Ich kann schweigen wie der Tod, aber rede mit dem Mond, wenn ich einschlaf. Sehe meine Augen in den Augen meines Sohns. Doch Papa, meine Augen sehen zu viele Geister. Alles sieht rot. Jeder würde gerne hoch, aber keiner. Teil gerne Brot, aber lieber dein Gold. Und die Tage voller Regen enden immer nur einsam. Junge, nur der Mann macht das Geld, nicht das Geld macht den Mann. Aber leider sind die meisten das anders. Nur der Weg, der dich bis an die Tore der Hölle führt, ist mit leeren Versprechen gepflastert. Tränen und Regen vermischt mit gebrochenen Träumen, fließen zusammen den Bordstein entlang. Doch auch in den dunkelsten Ecken des Elends blühen die Rosen bei Sonnenuntergang. Die letzte Träne, die ich hab. Wer ist sie noch wert? Denn der Platz in meiner Brust ist leer. Die letzte Träne, die du hast. Ich bin sie nicht wert, denn der Platz in meiner Brust ist leer. Die letzte Träne, die ich hab. Wer ist sie noch wert? Denn der Platz in meiner Brust ist leer. Die letzte Träne, die du hast. Ich bin sie nicht wert, denn der Platz in meiner Brust ist leer. Ich zähle nicht mehr nach die Probleme, die ich hab. Falle wie der Regen in der Nacht, wie der Regen auf die Stadt. Und all die Knete, die du machst, macht dem Elend keinen Platz. Also wer ist sie noch wert? Die letzte Träne, die ich hab. Wer ist sie noch wert? Denn der Platz in meiner Brust ist wert. Die letzte Träne, die du hast. Ich bin sie nicht wert. Denn der Platz in meiner Brust ist wert.